1. Du sollst deinen Bruder Aaron und sein Sohn Nadab, Abihu, Eliezer und Itamar aus der Gemeinschaft der Israeliten zu dir rufen, damit sie mir als Priester dienen. 2. Für deinen Bruder Aaron sollst du heilige Kleider anfertigen, die im Ehre und praktisch ziert verleihen. 3. Sprich mit allen geschickten Handwerken, die ich mit besonderer Kunst fertigkeit erfüllt habe, damit sie Aarons Kleider herstellen. So kann ich weit werden und mir als Priester dienen. 4. Die Kleider, die sie anfertigen sollen, sind die Brustisch, das Ephod, das Obergewand, eingewebtes Unterjuend, der Kopfband und der Gürtel. 5. Sie sollen dies heiligen Kleider für deinen Bruder Aaron und sein Sohn anfertigen, damit mir Priesterdienst leisten kann. Dafür sollen sie Gold, Bloren und Roten Purpur, Karmesin und Feinslehnen verwenden. 6. Das Ephod soll aus Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Feinem Lehnen kunstvoll gewebt werden. 7. Es soll zwei Schulterstück haben, die an seinen beiden Enden befestigt sind, es zusammen zu halten. 8. Der Gürtel, der zum Anliegen des Ephods dient, soll aus denselben Materialien, Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Feinem Lehnen, gefertigt und fest mit dem Ephod verbunden sein. 9. Danach sollst du zwei Onyx den Namen und die Namen der Son Israels darauf eingravieren. 10. Sechs ihre Namen sollen auf dem einen Stein sein und die anderen sechs Namen auf dem anderen Stein, entsprechend ihre Geburtsreihenfolge. 11. Du sollst die beiden Stein wie ein Siegelschneider gravieren lassen, mit den Namen der Son Israels, und sie anschließend in golden Fassungen setzen. 12. Dies beiden Stein sollst du auf den Schulterstacken des Ephods befestigen, als Stein zur Erinnerung an die Israeliten. So wird Aaron ihr Namen auf seinen beiden Schultern vor dem Herrn tragen, damit ihre stets gedacht wird. 13. Ferne sollst du golden gefleckt herstellen. 14. Und zwei Ketchen aus reinem Gold, die wie gedrechen nur gefertigt sind. Dies Ketchen sollst du in den gefleckten befestigen. 15. Du sollst auch ein Brustisch für die Entscheidung anfertigen, kunstvoll gewebt, genau wie das Ephod. Sie soll aus Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Feinem Lehnen bestehen. 16. Sie soll quadratisch und doppelt gelegt sein, Jewels ein Span lang und breit. 17. Du sollst sie mit einem Besatz aus Edelsteinen in via Rehen Vershen, die erste Rehe soll einen Karneol, einen Topaz und einen Smaragd enthalten. 18. Die zweite Rehe soll einen Karfunkel, einen Sapphire und einen Jaspis umfassen. 19. Die dritte Rehe soll einen Hyacinth, einen Achat und einen Amethyst beinhalten. 20. Die vierte Rehe soll einen Chrysolith, einen Skoam und einen Onyx umfassen, die sollen in golden Fassungen gesetzt werden. 21. Die Stein sollen Zwulf sein, entsprechend den Namen der Son Israels, und jeder Stein soll den Namen eins der Zwulf Stamm Israels Trajan, eingraviert wie ein Siegel. 22. Danach sollst du in der Brustisch die Schnurartig gedretten Ketchen aus reinem Gold anbringen. 23. Du sollst auch zwei golden Ringen der Brustisch befestigen, indem du sie in den beiden oberen Enden der Tasche anbringst. 24. Anschließend sollst du die beiden goldenen Schnüren dicen beiden Ringen und den Enden der Brustisch befestigen. 25. Die beiden anderen Enden der Schnur sollst du in den goldenen Geflechten befestigen, die dann wiederum in den Schulterstacken des Ephods auf dessen Vorderseite angebracht werden. 26. Ferner sollst du zwei weitere golden Ringen anfertigen und sie in den beiden unteren Enden der Brustisch befestigen, an ihrem inneren Rand, der dem Ephod zugewandt ist. 27. Des weiteren sollst du zwei golden Ringen anfertigen und sie in den beiden Schulterstacken des Ephods ganz unten und dessen Vorderseite anbringen, dort, wo es mit den Schulterstacken verbunden ist, oberhalb des Gürtels des Ephods. 28. Die Brustisch soll mit ihren Ringen mittels Schnüren aus Blauem Purpur und die Ringe des Ephods gekettet werden, so dass sie über dem Gürtel des Ephods liegt und fest mit ihm verbunden ist. 29. Aaron soll die Namen der Son Israels und der Brustisch auf seine Brust tragen, wenn das Heiligtum betritt, wo dem Herrn, damit ihre Allerzeit gedenkt. 30. In die Brustisch für die Entscheidung sollst du die Urim und die Tumim legen, damit sie auf Aarons Brust sind, wenn vor den Herrn tritt. So soll Aaron das Oracle für die Israeliten beständig auf seine Brust wo dem Herrn tragen. 31. Das Obergewand zum Ephod sollst du vollständig aus blauem Purpur und Fertigen. 32. Es soll ein Offnung für den Kopf haben, die ringsum mit einem gewebten Saum verstärkt ist, anlegt der Offnung eins Panzerhemdes, damit es nicht zerre ist. 33. Am unteren Saum des Gewand sollst du ringsum Granatapel aus blauem und rotem Purpur soe Karmesin anbringen und daswischen Goldin Glockchen. 34. So soll len sich ringsum am Saum des Obergewands abwechselnd ein Goldens Glockchen und ein Granatapel befinden. 35. Aaron soll Diocese Gewand tragen, wenn den Heiligen Dienst verrichtet. Man soll das Lauten horen, wenn das Heiligtum vor dem Herrn betritt und wenn es verlässt, damit nicht stirbt. 36. Außerdem sollst du ein Sternblatt aus reinem Gold anfertigen und darauf ein Siegel eingraveren, Heilig dem Herrn. 37. Du sollst es mit einer Schne aus blauem Purpurem Kopfband befestigen, so dass es in der Vorderseite des Kopfbands sitzt. 38. Es soll auf Aaron Stern liegen, damit Aaron die Verfüllungen bezüglich der Heiligen Dinge, alle Geweihten Gaben der Israeliten, auf sich nimmt. Es soll beständig auf seine Stern sein, damit dies Gaben vor dem Herrn wohlvollig sind. 39. Das Unterjuhen sollst du aus feinem Leinen mit einem Würfelmuster weben, und du sollst einen Kopfband aus feinem Leinen soe einen kunstvoll gewebten Gürtel anfertigen. 40. Für Aaronson sollst du ebenfalls Unterjuhende, Gürtel und Hochmutzen anfertigen, die ihnen ere und praktisch zeerd verleihen. 41. Du sollst Aaron und sein Son mit diesen Kleiden bekleiden, sie selben, ihnen die Hand füllen und sie weihen, damit sie mehr als Priester dienen können. 42. Und fertig ihnen leinen Beinkleideren, ihr bloß zu bedecken, sie sollen von den Haften bis zu den Oberschenkeln reichen. 43. Aaron und sein Son sollen dies tragen, wenn sie das Zelt der Begegnung betreten und wenn sie sich dem Alten Herrn, im Heiligtum Dienst zu verrichten. Dies ist notwendig, damit sie kein Schuld auf sich leiden und sterben müssen. Dies Vorschrift gilt für ihn in sein Nachkommen als ein Ewige Verpflichtung.